Mein Name ist Paul Cox. Mein Freund Richardson ist an und für sich ein kluger Mensch. Nicht, weil er Privatdetektiv ist, nein, auch so. Aber diesmal hatte er völlig versagt. Er hatte mir geraten, auf diese Party zu gehen, zu der man mich eingeladen hatte. Stattdessen hätte er mich lieber davor warnen sollen. Nicht nur vor dieser Party, nein. Auch vor der schönen Genevieve, auf die ich so neugierig war. Und vor dem langweiligen Blabla der High Society. Blabla bekam ich zwar genug zu hören, aber also langweilig war es nun ganz und gar nicht. Im Gegenteil. Es war eine sehr aufregende Party mit zwei Toten. Da war zunächst die nette Haustochter des Ehepaars Gatewell. Sie fiel einfach um, mir direkt in die Arme. Kurz bevor das geschah, hatte so eine Art Clochard einen Brief für mich abgegeben. »Verlass mich nicht, ich halte es nicht aus, deine Gunny«, stand darin, von zarter Frauenhand geschrieben. Inspektor Carter fand das nicht sehr komisch. Der Brief stammte nämlich von der Toten. Von Edmund Gatewell, dem Herrn des Hauses, hörten wir, dass die angeblich aus Nächstenliebe aufgenommene entfernte Verwandte in Wahrheit seine leibliche, uneheliche Tochter war. Kaum hatten wir diese Neuigkeit verdaut, als auch schon für die nächste gesorgt wurde. Der zerlumpte alte Kerl, der mir Gannys Brief übergeben hatte, wurde in der Nähe des Hauses am Steuer eines Autos gefunden. Das Auto war gestohlen, der alte Mann war tot. Neben ihm aber lag ein Briefchen, adressiert an Mr. Paul Cox, derzeit im Hause Gatewell. Inhalt: Verlass mich nicht, ich halte es nicht aus, dein Jonathan. Diesmal war es also ein Jonathan, den ich nicht verlassen sollte. Zum Teufel. Wer war das? Von der schönen Genevieve bekam ich wenigstens einen Hinweis. Der Freund von Gunny hieß Jonathan Burns. Inspektor Carter plagte sich zwar gehörig ab, kam aber nicht recht weiter. Nach dem Gutachten des Gerichtsmedizinischen Institutes waren beide Tote einem Herzschlag erlegen, also kein Fall für Scotland Yard. Und von Jonathan Burns fehlte jede Spur. Er war nicht aufzufinden. Naja, kein Wunder. Er hatte die ganze Nacht in meiner Wohnung verbracht. Als ich um 6 Uhr früh nach Hause kam, überfiel mich meine Haushälterin mit dieser interessanten Neuigkeit. Der hatte doch tatsächlich Todesahnungen. Die habe ich ihm natürlich ausgeredet. Um 4 Uhr meinte er dann, er könne nicht länger warten. Ich soll Ihnen einen schönen Gruß ausrichten und Sie sollen gut auf Ihren Regenschirm Acht geben. Ein Spinner, dachte ich, machte mich aber trotzdem auf den Weg, um Jonathan zu besuchen. Ich klingelte, doch er öffnete nicht. Er hatte offenbar nicht die Kraft dazu. Er ächzte, stöhnte, rief verzweifelt nach einem Arzt. Ich raste die Treppe hinunter, ließ nach einem Arzt telefonieren und holte Hilfe in Gestalt eines Hausmeisters mit Wohnungsschlüssel. Aber in Jonathans Wohnung war nichts zu finden, absolut nichts. Kein Verletzter, kein Kranker, nichts. Ich kam mir ziemlich albern vor, was wirklich selten ist. Entschuldigte mich und wanderte schnurstracks zu Inspektor Carter. Der fand mich genauso albern. Sie werden allmählich zur komischen Figur, Cox. Sir. Was soll ich denn jetzt mit Ihrem Märchen anfangen? Noch gar nichts, Inspektor. Ich bin ja froh, wenn ich Sie erheitern kann. Aber wenn ich eine Bitte aussprechen darf, lassen Sie das Haus in der Chrysanthus Road und die Wohnung Jonathan Burns nicht aus den Augen. Vielen Dank für Ihre Belehrungen. Englands Polizei wüsste gar nicht, was sie ohne Ihre Ratschläge anfangen sollte. Sie schmeicheln. Immerhin gehöre ich zu der erfreulichen Bevölkerungsschicht, die gewillt ist, zweckdienliche Auskünfte zu geben. Zu gütig. Alarm, Inspektor! Mord in der Chrysanthus Road. Wo? Chrysanthus Road 32. Ein junger Mann wurde erschlagen aufgefunden. Sein Name ist Jonathan Byrne. So lernte ich auch Jonathan Burns kennen. Nur zu spät. Er konnte mir leider nichts mehr erzählen. Der Arzt, den ich rufen ließ, hatte ihn entdeckt. Wer hat Sie denn in die Wohnung gelassen, Doktor? Niemand. Die Tür war nur angelehnt. Ich habe den Toten kurz untersucht und Sie sofort angerufen. Also das verstehe, wer will. Was sagen Sie dazu, Cox? Tja, hier muss uns jemand total an der Nase herumgeführt haben. Ja. Und raten Sie mal, wer das gewesen sein könnte. Was? Ja, glauben Sie etwa, ich hätte den Mann umgebracht? Wer sonst, Mr. Cox? Inspektor, ich war nicht eine einzige Sekunde allein in dieser Wohnung. Der Hausmeister ist die ganze Zeit dabei gewesen. Der Hausmeister? Aha. Und wo ist er jetzt? Das weiß ich nicht. Collins? Inspektor. Suchen Sie den Mann. Jawohl, Sir. Der wohnt im Parterre. Ja, geht in Ordnung. Hoffentlich. Wie bitte? Hoffentlich gibt es diesen Mann. Nicht, dass er zufällig gerade spurlos verschwunden ist. Wenn mir nämlich jetzt die Geschichte vom großen Unbekannten präsentiert wird, dann könnte ich leicht misstrauisch werden. Inspektor, Ihre Ironie in Ehren, aber mir ist zurzeit gar nicht nach Witzen zumute. Sie werden lachen, mir auch nicht. Dieser Mann hier, Jonathan Burns, der hatte Todesahnungen. Ja, er wusste, dass er sterben würde. Er hat sogar die Zeit seines Todes vorausgesagt, zwischen 6 und 7 Uhr. Vielleicht prüfen Sie das einmal nach. Keine Sorge, das wird geschehen. Aber zuerst warten wir jetzt auf Ihren ominösen Hausmeister. Ich finde es nämlich merkwürdig, dass er hier nicht von selbst auftaucht. Ein tüchtiger Hausmeister fragt doch, was los ist, wenn die Polizei vor der Tür steht. Vielleicht hat er es noch nicht bemerkt. Abwarten. Was ist los, Collins? Inspektor, der Hausmeister kommt gleich. Zieht sich nur noch die Schuhe an. Hat ein bisschen geschlafen. Na also. Sehen Sie, Inspektor, blinder Alarm. Schade, dass wir nicht gewettet haben. Ach, na, ich bin ja auch ein Trottel. Da ist ja auch noch die Frau. Was für eine Frau? Ja, unten im Parterre der Hausmeisterwohnung gegenüber wohnt eine Frau. Die weiß, dass ich mit dem Hausmeister gesprochen habe. Sie hat auch gesehen, dass er den Wohnungsschlüssel geholt und mich in diese Wohnung hier geführt hat. Also gut, gut, Mr. Cox. Hören wir uns auch noch an, was diese Frau zu erzählen weiß. Collins. Ja, Sir? Sie dürfen noch einmal ins Parterre. Holen Sie diese Frau. Treppensteigen soll ja gesund sein. Und Collins? Ja, Sir? Sie soll draußen bleiben. Sie braucht den Toten nicht zu sehen. Jawohl, Sir. Ah, da ist ja auch schon Mr. Miller. Guten Tag, Mr. Miller. Du meine Güte. Was ist denn hier passiert? Großer Gott. Das ist doch Mr. Burns. Ja, er ist erschlagen worden. Was hat das zu bedeuten? Wer sind Sie? Ich bin Inspektor Carter, Scotland Yard. Ach so. Wann waren Sie das letzte Mal in dieser Wohnung? In dieser Wohnung? Moment. Ja, das weiß ich gar nicht mehr. Vor 3 Monaten vielleicht. Vor 3 Monaten? Na ja, es können auch 4 gewesen sein. Also das ist doch... Ja, das... Ein Wahnsinn, Mr. Miller. Denken Sie mal nach. Wer ist denn dieser Mann? Verzeihen Sie, Sir, wer sind Sie? Ja, erkennen Sie mich denn nicht? Das ist doch alles nicht möglich. Wir sind doch vor einer Stunde Moment, hier gemeinsam... Moment, Cox, die Fragen stelle ich. Ja, aber das ist der Mann, Inspektor. Ich schwöre es Ihnen. Mr. Miller, antworten Sie bitte wahrheitsgemäß. Ja, natürlich. Haben Sie diesen Herrn schon einmal gesehen? Nein. Ich müsste mich sehr täuschen. Ach so, das ist doch... Aber ich habe an sich ein gutes Personengedächtnis. Denken Sie nach. Und lassen Sie sich Zeit. Vielleicht früher einmal. Es kann sein, dass wir uns begegnet sind vor vielen Jahren. Nein. Es handelt sich um heute. Ist Ihnen dieser Herr heute begegnet? Bestimmt nicht, Sir. Das ist nicht zu fassen. Ja, sind Sie denn verrückt? Das ist ja kaum eine Stunde her. Ruhe, Cox. Haben Sie einen Schlüssel für diese Wohnung? Ich habe Schlüssel zu allen Wohnungen in diesem Haus. Haben Sie heute Nachmittag, genau vor einer Stunde, diese Wohnung betreten? Aber nein, Sir, wie käme ich denn dazu? Was sollen denn die Mieter von mir denken, wenn ich... Schon gut, danke. Danke vielmals, das wäre zunächst alles. Wir werden Ihre Aussage später zu Protokoll nehmen. Auf Wiedersehen, Mr. Miller. Auf Wiedersehen, Sir. Sir, Mrs. Erkner ist da. Ah, gut, ja. Wir kommen. Guten Tag, Mrs. Erkenley. Guten Tag. Sagen Sie, kennen Sie diesen Herrn? Haben Sie ihn schon irgendwo gesehen? Nein, Sir, ich kenne diesen Herrn nicht. Ich habe ihn nie gesehen. Ja, ist denn das... Sagen Sie, ich habe doch 2-mal mit Ihnen gesprochen. Erinnern Sie sich denn nicht? Ich habe Sie doch gebeten, einen Arzt anzurufen. Davon weiß ich nichts. Tut mir leid. Ja, das ist danke, zu viel. Danke, Miss Arkeny. Das wäre alles. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Doktor, Sie waren doch der Erste hier am Tatort. Sie haben die Leiche entdeckt. Ja. Aber Sie sind doch bestimmt nicht von alleine gekommen. Jemand muss Sie doch verständigt haben. Ja, aber das war keine Frau, es war eine Männerstimme. Der Herr sagte mir, in der Wohnung von Mr. Burns liege eine Leiche. Was hat er gesagt? Eine Leiche? Ja. Wer war dieser Mensch? Ja, das weiß ich genau. Er hat sehr deutlich seinen Namen genannt. Er sagte, mein Name ist Paul Cox. Es war vernichtend und eines war sternenklar. Ich saß ganz tief in der Tinte. Inspektor Carter hatte seinen Schuldigen. Oh, sehr gut, würden seine Vorgesetzten sagen. Eine gute Arbeit, Mr. Carter. Und seine Nachtruhe war gesichert. Von meiner Nachtruhe wollen wir lieber gar nicht reden. Zwar hatte mir der Inspektor gestattet, von seinem Büro aus Richardson anzurufen, aber er hatte uns nicht genug Zeit gelassen, einen Schlachtplan zu entwerfen. So lag ich auf der Pritsche meiner Zelle und grübelte und grübelte. Wer zum Teufel hatte mir das eingebrockt? Was für ein Spiel war da im Gange? Zwei Leute waren an Herzschlag gestorben, der dritte war erschlagen worden. Keinen der drei hatte ich gekannt. Und trotzdem tauchte mein Name an allen Ecken und Enden auf und immer im Zusammenhang mit den Toten. Es war 4 Uhr früh, als ich endlich einschlief. Ich träumte scheußliche Dinge. Zum Beispiel kamen da so große, grünlich schimmernde, fliegende Polizisten mit grässlichen... Nein, das kann man nicht erzählen. Aber diese Träume, die waren immer noch besser als die Wirklichkeit ein paar Stunden später. Nun, Mr. Cox, haben Sie sich die ganze Sache noch einmal durch den Kopf gehen lassen? Ich weiß nicht mehr, als ich Ihnen schon gesagt habe, Inspektor. Aber die Polizei weiß jetzt etwas mehr. Vielleicht frischt das Ihr Gedächtnis etwas auf. Meine Beamten haben die Wohnung von Jonathan Burns durchsucht, vor allem das Entree, wo wir seine Leiche gefunden haben. Na und? Haben Sie Spuren entdeckt? Nicht die geringsten. Keine Fingerabdrücke, kein abgerissener Knopf, nicht die kleinste Beschädigung der Tapete, kein frischer Kratzer auf den Möbeln, keine ausgerissenen Haare, nichts. Oh, gratuliere, Inspektor, ein großer Erfolg für Sie. Immerhin, Mr. Cox. Wir wissen jetzt wenigstens, dass es zwischen Jonathan Burns und seinem Mörder keinen Kampf gegeben hat. Er hatte wahrscheinlich gar keine Gelegenheit, sich zu wehren. Alles ging sehr schnell. Burns kann kaum etwas gespürt haben. Wieso habe ich denn dann seine Stimme gehört, Inspektor? Er rief doch um Hilfe. Ach, Sie haben Stimmen gehört. Cox, abgesehen davon, dass Ihre Geschichte durch die Aussage des Hausmeisters widerlegt ist... Der Hausmeister lügt. Abgesehen davon ist die Geschichte auch im höchsten Grade unwahrscheinlich. Ja, zugegeben. Sie ist so unwahrscheinlich, dass ein Mann mit gesunder Gemütsverfassung sie eigentlich nicht erfunden haben kann. Okay, Inspektor, halten Sie mich meinetwegen für verrückt. Aber gehen Sie der Geschichte nach. Und zwar meiner Geschichte, auch wenn Sie nicht dran glauben wollen. Aber Cox... Wenn Sie das tun, Inspektor, müssen Sie irgendwann auf Hinweise stoßen oder auf Zusammenhänge, von denen wir bis jetzt eben keine Ahnung haben. Warum? Ich habe alles, was ich brauche. Ja, Sie haben mich. Aber wo ist denn mein Motiv? Ich habe Jonathan Burns nicht ein einziges Mal lebend gesehen. Wer war dieser Mann überhaupt? Ich kenne ihn nicht. Er war 28 Jahre alt, in Wales geboren, hat in Cambridge und an der Sorbonne Chemie studiert, war Laborassistent in einer Kunstfaserfabrik. Ach, etwa in der Fabrik von Monsieur Lefebvre? Sie sagen es. Ja, da haben Sie doch schon einen Zusammenhang. Lefebvre ist der Vater von Genevieve Gatewell. Und in Ihrem Haus gab es die erste Tote. Während einer Party, die auch Sie besucht haben, Cox. Na, ist das ein Zusammenhang? Ja, wo wäre denn hier nun wieder mein Motiv? Inspektor, ich habe auch diese Gunny nicht gekannt. Sagen Sie, Mr. Cox, haben Sie sich eigentlich je psychiatrisch untersuchen lassen? Wieso? Ich halte das Ganze nämlich für die Tat eines Wahnsinnigen. Guten Morgen. Sie wünschen? Guten Morgen. Ja, ich wollte eigentlich einen Fernsehapparat wollte ich mir ansehen. Gern, mein Herr. Und zwar einen mit Radio. Eine Fernseh-Radio-Kombination. Bitte sehr. Und mit Plattenspieler. Nicht wahr? Das gibt's doch. Selbstverständlich. Gestatten Sie, dass ich schnell den anderen Kunden nach seinen Wünschen frage? Ja, natürlich. Dankeschön. Bitte, was kann ich für Sie tun? Oh, ich habe Zeit. Bedienen Sie ruhig den Herrn. Ich schaue mich inzwischen ein bisschen um. Danke, Sir. So. Vielleicht darf ich Ihnen zuerst unser Spitzenmodell zeigen. Ein Möbel von höchster Vollendung, wunderbare Verarbeitung, echt Palisander. Es ist aber auch in Teak und Nussbaum lieferbar. Nein, nein, das gefällt mir ganz gut. Wie viel kostet der? Das ist natürlich nicht ganz billig. Wie viel? 220 Pfund. Gut. Hier ist meine Adresse. Wann können Sie es mir schicken? Ja, wenn Sie wünschen, schon heute Nachmittag. Ja, das ist mir recht. Und wie darf ich die Rechnung ausstellen? Wir haben ein sehr günstiges Abzahlungssystem. Nein, ich zahle bar. 3% Skonto bei Zahlung innerhalb einer Woche nach Lieferung. Nein, nein, ich zahle jetzt. Ja, ja, ja, natürlich, ja. Ein kleines Momentchen, bitte. Ich schreibe nur schnell die Quittung. Es dauert nur eine Minute. Bitte, bitte. Mr. Miller? Hä? Ein hübsches Gerät haben Sie da gekauft. Na klar. Wenn schon, denn schon. Das war schon immer meine Devise. Ganz schön teuer, nicht wahr? Na und? Wen interessiert das? Na, mich zum Beispiel. Mein Name ist Richardson. Ich bin Privatdetektiv. Hä? Sie sind Hausmeister, Mr. Miller? Hausmeister in der Chrysanthus Road 32. Hören Sie, wenn Sie mich vielleicht auf den Arm nehmen wollen. Nein, nein, das möchte ich gar nicht. Ich möchte Ihnen nur eine Frage stellen. Warum? Ich habe mich erkundigt. Sie verdienen monatlich 40 Pfund netto. Der Fernsehapparat kostet 220 Pfund. Was geht das Sie an? Woher, Mr. Miller, haben Sie auf einmal so viel Geld? Herein. Morgen, Inspektor. Morgen, Collins. Ah, Mr. Cox. Guten Tag. Guten Tag. Na, was gibt's? Sie machen ein Gesicht, als ob Ihre Schwiegermutter zu Besuch käme. Na ja, ganz so schlimm ist es nicht, aber fast. Was? Der Befund des Gerichtsmedizinischen Instituts. Sie haben einen Toten erschlagen, Mr. Cox, wussten Sie das? Ich habe... Was? Drücken Sie sich bitte etwas klarer aus, Collins. Die Verletzungen, die Jonathan Burns erhalten hat, waren keineswegs tödlich. Er war schon tot, als er die Schläge bekam. Und die wahre Todesursache? Herzschlag, Inspektor. Wie in den anderen Fällen auch. Ja, Carter. Hier ist Mr. Richardson mit dem Ausmaß auf der Gesamtes World. Ja? Er hat eine wichtige Aussage zu machen. Ja gut, schicken Sie die Herren herein. Ihr Freund Richardson bringt uns den Hausmeister aus der Chrysanthus Road. Er hat eine wichtige Aussage zu machen, behauptet er. Na, endlich kommt die Sache ins Rollen. Ja. Guten Tag, meine Herren. Guten Tag. Hallo, Richie. Nun kommen Sie schon, Mr. Miller. Treten Sie ein, meine Herren. Bitte, nehmen Sie Platz. Ja, ja. Danke. Sie verzeihen, dass wir so hereinplatzen. Ja, schon gut. Also erzählen Sie, was gibt's? Ich habe mir erlaubt, der Polizei ein bisschen Arbeit abzunehmen. Das macht mich aber glücklich. Und? Was haben Sie getan? Die Glaubwürdigkeit des Zeugen Miller überprüft. Ah? Ich habe ihn dabei ertappt, wie er einen Fernsehapparat gekauft hat, ein teures Gerät für 220 Pfund. Ich wollte von ihm wissen, woher er so viel Geld hat. Und? Nach anfänglichem Leugnen hat er es zugegeben. Er ist bestochen worden. Ach nein. Er hat 300 Pfund dafür bekommen, dass er der Polizei eine falsche Auskunft gab. Na bitte, Inspektor, ich hab's doch geahnt. Stimmt das, Mr. Miller? Nein. Na, aber hören Sie. Nein, Mr. Richardson. So wie Sie es sagen, war es nicht. Es waren nur 250 Pfund. Die restlichen 50 Pfund sollte ich meiner Nachbarin geben, damit die auch sagt, sie wisse von nichts. Ach so, ja. Moment, Mr. Miller. Wovon sollten Sie und Ihre Nachbarin nichts wissen? Na ja, dass Mr. Cox schon einmal da war. Dass wir ihn beide gesehen hatten. Sie haben ihn also tatsächlich schon gesehen? Freilich. Das war etwa eine Stunde, bevor Sie kamen und die Leiche von Mr. Burns gefunden haben. Da war Mr. Cox schon einmal da. Er hat gesagt, Mr. Burns müsse etwas zugestoßen sein. Er hätte um Hilfe gerufen. Und meine Nachbarin soll einen Arzt telefonieren. Das konnte sie aber nicht, weil der Apparat gestört war. Ja, und ich bin mit ihm in die Wohnung hinaufgegangen, mit dem Schlüssel, nicht wahr? Aber die Wohnung war leer. Keine Spur von Mr. Burns. Deswegen war ich ja so erstaunt, als er dann da lag, der Arme. Gut, Mr. Cox war also da. Was geschah weiter? Er ist dann wieder weggegangen. Und eine halbe Stunde später habe ich den Brief bekommen. Unter der Tür durchgeschoben. Welchen Brief? Den mit den 300 Pfund. Sie wissen natürlich, dass Sie sich strafbar gemacht haben, Mr. Miller. Eine falsche Aussage vor der Polizei. Noch dazu in einem so schwerwiegenden Fall. Ja, ja, das weiß ich schon. Nur, ich habe gedacht, Mr. Cox würde seine Gründe haben, nicht wahr? Und ich weiß ja, dass er den armen Burns nicht umgebracht hat. Er ist unschuldig. Und da habe ich gedacht, ich könnte ihm die Gefälligkeit schon erweisen. Wie bitte? Gefälligkeit nennen Sie das? Ja, Was, Sie elender Lügner, Sie wollten mir eine Gefälligkeit erweisen? Freilich. Das ist doch... Das verstehe ich aber auch nicht, Mr. Miller. Zeigen Sie dem Inspektor doch den Brief. Ja, gerne. Bitte, Sir. Das ist das Begleitschreiben zu den 300 Pfund. Ja, Sir. Mr. Cox, ist das Ihre Handschrift? Tja. Allerdings, aber ich habe den Brief niemals... Hier steht, lieber Mr. Miller, beiliegend finden Sie 300 Pfund. Davon geben Sie 50 Pfund Ihrer Nachbarin. Sie können das Geld behalten, wenn Sie niemandem, auch nicht der Polizei, sagen, dass ich schon einmal in Ihrem Hause gewesen bin. Wenn Sie danach gefragt werden, sagen Sie einfach, Sie hätten mich noch nie gesehen. Unterschrift Paul Cox. Das war ein harter Brocken und wir bissen noch eine ganze Weile darauf herum. Aber dann kam doch etwas Sinn in diesen Unsinn. Erstens, so echt meine Handschrift auch schien, der Brief war gefälscht. Davon war sogar der sonst so hartnäckige Inspektor zu überzeugen. Zweitens, damit entfiel jeder Verhaftungsgrund. Mochte es dem Inspektor auch gar nicht behagen, er musste mich gehen lassen. Er tat dies, indem er mir 2,5 Zentner Ermahnungen mit auf den Weg gab, mich in Zukunft aus der Sache herauszuhalten. Drittens, diese Ermahnungen hätte er sich sparen können, denn eines war, viertens, sonnenklar. Ich war nicht zufällig in diese Geschichte hineingeraten. Nein, nein, da hatte mir jemand ein Bein gestellt und wenn ich es nicht riskieren wollte, in die nächste Falle zu stolpern, musste ich mich ein bisschen umsehen. Zum Beispiel bei Genevieve Gatewell. Ja, Monsieur Cox, das ist alles sehr traurig, nicht wahr? Ist eine so gute, fröhliche Party, dann Garni und all die anderen. Tja, eine so fröhliche Party. Sie haben also auch schon von Jonathan Burns gehört? Ja, die Polizei hat uns angerufen. Ja, haben Sie ihn eigentlich gekannt? Flüchtig. Ich wusste, dass er mit Garni befreundet war. Sie hat ihn mir einmal vorgestellt. Und Sie haben ihn auch besucht. Wen? Jonathan Burns? Ja. Wie kommen Sie denn darauf? Man hat Ihren Wagen gesehen. In der Chrysanthus Road, vor seinem Haus. So? Nein. Ja, man achtet oft nicht darauf, wo man hinfährt. Ich wollte nur weg von hier. Ich habe es im Haus nicht mehr ausgehalten. Ich verstehe, ja. Wie geht's Mr. Gatewell? Hat er es überwunden? Ach Gott, wissen Sie, Edmund war nie sehr gefühlsbetont. Der Tod von Garni ging mir näher als ihm. Mir war sie eine richtige Freundin, verstehen Sie? Ihm war sie nur eine ins Haus genommene Verwandte. Störe ich? Nein, komm nur herein, Greg. Ja, guten Tag, Mr. Gilmore. Guten Tag, Mr. Cox. Edmund kommt auch gleich. Wir haben Cricket gespielt. Ein ganz simples Spiel. Es kommt nur auf den Einsatz an, wie überall. Ja, Sie sagen es. Oh, Sie trinken ja gar nichts, Mr. Cox. Ach. Was ist denn mit dir, Genevieve? Bietest du deinem Gast nichts an? Du weißt doch, Mr. Cox trinkt Whisky. Nein, nein, danke, danke. Mr. Gilmore, ich falle ja nicht zu jeder Tageszeit in die Whiskyflasche. Also so ist das nicht. Ich wollte mich nur nach Madames Befinden erkundigen. Naja, sie jammert ja noch ein bisschen, aber im Übrigen genießt sie das Aufsehen, das die ganze Sache macht. Wie roh du bist, Greg. Das war doch nur ein Spaß. Guten Tag allerseits. Hallo, Mr. Gatewell. Entschuldigen Sie, ich kann Ihnen nicht die Hand geben, Mr. Cox. Zu schmutzig. Ich weiß nicht, wie ich das anstelle. Ich muss ein schrecklicher Trottel sein. Andere Leute spielen ja auch Cricket und bekommen keine schmutzigen Hände. Lass das doch, Edmund. Vielleicht möchte Edmund einen Whisky, den kann er ja auch mit schmutzigen Händen. Naja, oh Gott, ist das komisch. Wahnsinnig komisch. Finden Sie nicht auch, Mr. Cox? Ach, Sie sind alle ein bisschen nervös, oder irre ich mich? Finden Sie es komisch? Edmund, nimm dich doch zusammen. Nein, Mr. Gatewell, ich finde es ganz und gar nicht komisch. Gut, dann eben nicht. Machen Sie doch, was Sie wollen. Alle sollen machen, was Sie wollen. Meine liebe, entzückende Frau und der sehr geehrte Mr. Gregory Gilmore, mein lieber Freund und Gönner. Gönnt mir sogar gelegentlich meine eigene Frau, der gute Freund. Außerdem, wisst ihr was? Ich kann so schmutzige Hände haben, wie ich will. Ich kann so dumme Reden führen, wie ich will. Ihr könnt mein Geld haben, aber ich wünsche keine Kritik. Edmund, was ist denn los? Gehen Sie ihm nach, Genevieve. Ja. Oh, wo? Naja, Psychiater müsste man sein. Die Nerven, die Nerven. Dabei hat er gar nichts getrunken. Ich weiß nicht, was in ihn gefahren ist. Ja, vielleicht mag er es nicht, wenn jemand zu oft in seinem Haus ist. Kann sein. Ganz gewiss mag er es aber nicht, wenn sich jemand um Sachen kümmert, die nur ihn etwas angehen. Übrigens, was gibt es Neues, Mr. Cox? Oh, gar nichts. Es sei denn, Sie wüssten etwas? Außer den seltsamen Toten mit den seltsamen Briefen wüsste ich nichts. Nette Leute, finden Sie nicht auch? Aber Edmund Gatewell tat mir leid. Ein labiler Mann, der stolz darauf war, dieses verheimlichte Kind unter einem Vorwand ins Haus gebracht zu haben. Nun war das schöne Kind tot und er sah sich tausend Ängsten gegenüber, entdeckt zu werden, von Genevieve verstoßen, von seiner Frau, die er doch so liebte, vor der er sich immer lächerlich vorkam. Dem guten Edmund war einfach die Sicherung durchgebrannt. Ich nahm mir vor, mich ein bisschen um ihn zu kümmern. Ich sollte auch bald Gelegenheit dazu bekommen, und zwar schneller, als mir lieb war. Es war in den Mittagsstunden des nächsten Tages. Ja, hier Cox. Hier ist Edmund Gatewell. Guten Tag, Mr. Gatewell. Ich muss Sie dringend sprechen, Cox. Es ist sehr wichtig. Haben Sie eine halbe Stunde Zeit für mich? Ja, aber gern, Mr. Gatewell. Kommen Sie, wann Sie wollen. Sie kennen ja meine Adresse. Nein, das geht nicht. Gewisse Umstände zwingen mich zu äußerster Geheimhaltung. Können wir uns nicht im Alexandra-Park treffen? Na ja, schön, wenn es sein muss. Heute Abend? Halb acht? Ja, aber da ist es schon ziemlich dunkel und dann bei dem Nebel. Eben, es soll uns niemand sehen. Vom Haupteingang kommen Sie nach etwa 5 Minuten zu einer Platanenallee. Die gehen Sie entlang, bis Sie zu einer Rhododendron-Ecke kommen. Dort erwarte ich Sie. Naja, also gut, heute Abend, 7:30. Bei der Rhododendron-Hecke im Alexandra-Park. So, das ist die Platanenallee. Ja, wo denn nun? Ach, man sieht fast nichts. Na ja, links bei der Rhododendron-Hecke. Das ist eine blödsinnige Idee. Hallo? Mr. Gatewell? Ja, Cox. Wo sind Sie? Na hier. Ihrer Stimme nach müssten Sie auf dem richtigen Weg sein. Ich sehe nichts. Hallo? Wo sind Sie? Hier, Gatewell. Das ist aber verrückt. Also eben klang Ihre Stimme noch so weit weg und ich glaube, ich kann Sie schon sehen. Gatewell, wo sind Sie denn? Ach, dieser verdammte Nebel. Was wollen Sie? Wo bleibt denn Cox so lange, Mrs. Chandler? Er war ja schon zum Tee nicht zu Hause. Und nun auch das Nachtessen. Und er hat nicht gesagt, wo er hin ist? Doch, er hatte eine Verabredung im Alexandra-Park. Was? Bei der Rhododendron-Hecke. Hier bei Cox. Thomas Richardson am Apparat. Mr. Richardson, hier ist Genevieve Gatewell. Ich bin entsetzlich aufgeregt. Mein Mann ist noch nicht heimgekommen. Er wollte sich mit Mr. Cox treffen. So. Und davon weiß ich gar nichts. Wann waren Sie denn verabredet? Vor 2 Stunden, glaube ich. Ach, da brauchen Sie sich nicht zu beunruhigen, Madame. Bei Cox dauert es immer etwas länger. Ach so, meinen Sie? Bestimmt. Ach, dann entschuldigen Sie bitte. Nichts zu entschuldigen, Mrs. Gatewell. Auf Wiederhören. 2 Stunden, verdammt merkwürdig. Alexandra-Park, sagten Sie, Mrs. Chandlers? Rhododendron-Hecke? Das ist ganz hinten bei der Platanenallee, wissen Sie? Ich war noch nie im Alexandra-Park. Nein? Oh, ich gehe jede Woche hin. Gut, Mrs. Chandlers, ziehen Sie den Mantel an und zeigen Sie mir den Weg. Jetzt? In der Nacht? Na, das ist doch ganz romantisch. Kommen Sie schon, wir dürfen keine Zeit verlieren. Platanenallee. Soll ein Mensch bei dieser Dunkelheit eine Rhododendron-Hecke erkennen? Bei Nebel sieht alles ganz anders aus. Aber hier muss es irgendwo sein. Moment. Da liegt doch etwas. Ja. Der Regenschirm von Cox. Und voller Blut. Cox! Paul Cox! Sind Sie hier irgendwo? Cox! Mr. Cox! Hallo! Mr. Cox! Ach, du liebe Zeit. Oh. Miss Chandlers! Ja? Hier ist er! Ah, mein Kopf. Was ist denn mit Ihnen passiert? Ach, die Stimme meines lieben Richie. Sagen Sie mal, wieso bummeln Sie eigentlich nächtlicherweise mit Mrs. Chanders durch den Park? Schon wieder faule Witze. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Da liegt der Mann platt auf der Erde, im nassen Gras, bei dieser Witterung. Sie wollen sich wohl erkälten. Mrs. Chanders, Ihnen zuliebe, da werde ich meine Feinde bitten, mich das nächste Mal gleich im Bett zu erschlagen. So, eine Tasse Heublumentee. Das ist gut für die Kopfschmerzen. Und gut für den Schnupfen, den Sie sich ganz bestimmt geholt haben. Ich höre wohl schlecht, sagten Sie. Heublumentee? Und der wird brav getrunken, Mr. Cox. Sonst mache ich Ihnen ein Kamillendampfbad. Also hören Sie doch auf mit Ihren Kräutern. Mir wird ganz übel. Ihre Heublumen, die können Sie mir aufs Grab pflanzen. Sie erpressen mich hier. Und ich passe genau auf. Schnell den ersten Schluck, solange er noch heiß ist. Warum bin ich so gestraft? Oh, pfui! Oh, schaudervoll! Es schmeckt ja gräulich. Bringen Sie mir wenigstens etwas Zucker. Nein. Also bitte den nicht, nicht wahr? Ich bitte um Candice-Zucker, Mrs. Chanders. Heublumentee trinkt man nach internationaler Küche nur mit Candice, nicht wahr? Das sollten Sie aber wissen. Den muss ich aber erst aus der Küche holen. Ja, bitte, tun Sie das. Die kleine Mühe lohnt sich. Also ich bestehe drauf. Bei dir sind Sie aber ganz schön unter dem Pantoffel. Schnell, Richie. Schütten Sie das Zeug hier da, in die Zimmerlinde. Na, die übersteht das besser als ich. Das ist der beste Dünger. Und gießen Sie mir bitte Whisky in die Tasse. Na schön. Ich bin ja kein Unmensch. Haben Sie Gateswell überhaupt getroffen? Na, getroffen, es wäre übertrieben. Ich habe ihn gehört. Ach. Ja, ich habe zwar auch jemanden gesehen, nur schemenhaft, es war ja neblig und schon fast dunkel. Aber das kann nicht Gateswell gewesen sein. Seine Stimme war viel weiter entfernt. Und Sie können sich nicht getäuscht haben? Nein, da bin ich ganz sicher. Er rief nach mir. Er konnte mich wohl nicht finden. Und plötzlich rief er um Hilfe. Und weiter. Schnell, geben Sie mir die Tasse wieder. Sie kommt zurück. Also, hier haben Sie Ihren Candice-Zucker. Aber nun keine fiesen Matenken mehr. Jetzt wird getrunken. Whisky mit Candice. Delikat. Entsetzlich. Prost, Mr. Cox. Ja. Cheerio. Prost, Heublume. Pfui Teufel! Oh Himmel, deine Hand liegt schwer auf mir. Hier, nehmen Sie die Tasse weg. Ja, gerne. Ich habe schon Wasser aufgesetzt. Wofür denn? Für die zweite Tasse, Mr. Cox. Nein! Es dauert nur ein paar Minuten. Diese Frau trachtet mir nach dem Leben. Ich glaube, ich muss ihr kündigen. Wo sie doch so mir wohl besorgt ist. Ja, aber ich bin doch nicht zum Märtyrer geboren. Ich bin genug gestraft. Ich lasse mich gern mal niederschlagen, auch im Alexandra-Park. Aber Heublumentee, das ist zu viel. Wo sind wir denn stehen geblieben? Ach so, ja. Sie haben also Getwells Stimme gehört. Er hat um Hilfe gerufen. Und dann? Ja, dann war Schluss, aus. Das war alles. Ich wollte zu ihm hinrennen. Aber da bekam ich ein furchtbares Ding auf den Kopf. Ich glaube, ich habe mich gewehrt. Ich wollte zurückschlagen, aber... Naja, dann war alles schwarz. Bildstörung. Totalausfall. Und das Nächste, was ich dann vernahm, das war Ihre bezaubernde Stimme. Das klingt übel. Dann muss Gatewell etwas zugestoßen sein. Sonst hätte er sich doch um Sie gekümmert. Gatewell hat irgendein Geheimnis mit sich herumgeschleppt. Das konnte er nicht für sich behalten. Wissen Sie, er ist ein merkwürdiger Mensch. Nervös, gestört irgendwie... Er musste sich wahrscheinlich irgendjemandem anvertrauen. Er hatte Angst, dass ein Dritter dahinter kommt. Na deswegen, der mysteriöse Treffpunkt unter der Rhododendron-Hecke. Ja, und ich habe das für eine Laune gehalten. So, Mr. Cox, hier ist Ihr Heublumentee. Hilfe! Zucker ist schon drin, damit Sie nicht wieder auf die Idee kommen, ihn gegen Whisky auszutauschen. Und lassen Sie ihn sich gut schmecken. Das ist mein Ende. Was ist denn... Also, wer ruft denn jetzt noch an? Ich bitte Sie mitten in der Nacht. Nehmen Sie den Hörer ab, dann werden Sie es erfahren. Ja, hier Cox. Hier ist schon Jeff Gatewell, Mr. Cox. Ich mache mir große Sorgen. Mein Mann ist immer noch nicht nach Hause gekommen. Verdammt nochmal. Bitte? Nein, ich sagte nur, es tut mir sehr leid. Ja, aber Sie waren doch mit ihm verabredet. Ja, sicher. Aber aus dem Rendezvous ist leider nichts geworden. Wir müssen uns irgendwie verpasst haben. Ach, du lieber Himmel. Mr. Cox, ich bin ganz verrückt vor Angst. Wo kann er denn bloß sein? Vielleicht kommt er ja noch. Wissen Sie, regen Sie sich bitte nicht auf, Genevieve. Ich würde an Ihrer Stelle vor morgen früh nichts unternehmen. Ja. Und falls er aber in der Nacht noch nach Hause kommt, dann rufen Sie mich an, ja? Ja. Egal zu welcher Zeit. Gut,